In jeder Armee gibt es Lumpen, die nicht dienen wollen. Sie ziehen es vor, ganz gemeine Zivilmamelucken zu werden. Diese geriebenen Kerle führen beispielsweise Klage darüber, dass sie einen Herzfehler haben. Obwohl sie vielleicht nur an Blinddarmentzündung leiden, wie bei der Sezierung dann zutage tritt. Auf solche und ähnliche Weise suchen sie sich vor der militärischen Pflicht zu drücken. Doch wehe ihnen. Noch gibt es das Superarbitrierungsverfahren, das ihnen verflucht auf die Finger guckt. So ein Kerl beschwert sich, dass er einen Plattfuß hat. Der Regimentsarzt verschreibt ihm Glaubersalz und ein Klestier. Und der Plattfuß hin, Plattfuß her, läuft, wie wenn man ihm Dynamit unter die Füße gestreut hätte. Und am nächsten Tag sperrt man ihn ein. Ein anderer Haderlump beschwert sich, dass er Magenkrebs hat. Man legt ihn auf den Operationstisch und sagt, bei vollem Bewusstsein den Magen öffnen. Noch bevor man zu Ende gesprochen hat, ist der Krebs geheilt. Und der durch ein Wunder Genesene wandert ins Kittchen. Die Superarbitrierungskommission ist eine Wohltat für die Armee. Wenn es keine Superarbitrierungskommission gäbe, dann würde sich jeder Wehrpflichtige krank fühlen und glauben, dass er den Turnister nicht tragen könne. Superarbitrierung ist ein Wort lateinischen Ursprungs. Super, über, arbitrare, prüfen, beobachten. Superarbitrierung also, Überprüfung. Ein Stabsarzt hat das gut ausgedrückt. So oft ich einen Maroden untersuche, tue ich dies mit der Überzeugung, dass man nicht von superarbitrare, überprüfen, sprechen soll, sondern von superdubitare, überzweifeln, ob so ein Marodeur überhaupt krank ist und nicht gesund wie ein Fisch. Von diesem Prinzip gehe ich auch aus. Ich verschreibe Chinin und Diät. Nach 3 Tagen fleht er, ich soll ihn um Christi Willen aus dem Krankenhaus entlassen. Und wenn so ein Simulant in der Zwischenzeit stirbt, dann tut er dies mit Absicht, um uns zu ärgern und seinen Betrug nicht absetzen zu müssen. Also superdubitare und nicht superarbitrare. Bis zum letzten Atemzug an jedem Zweifel. Als man den braven Soldaten Schweig zur Superarbitrierung bestimmte, neideten es ihm alle Kompanien. Der Militärprofost, der ihm das Essen in die Zelle brachte, sagte zu ihm, »Du Saukerl, hast dein Glück, wirst nach Hause gehen, wirst superarbitriert werden, dass es alle Farben spielt.« Doch der brave Soldat Schweig sagte ihm, »Melde gehorsamst bitte sehr, das geht nicht. Ich bin gesund wie ein Fisch. Ich will seiner Majestät dem Kaiser dienen, bis zum letzten Atemzuge.« Mit einem seligen Lächeln legte er sich auf das Kavalett. Der Profoss meldete diesen Ausspruch Schwegs dem diensthabenden Offizier Müller. Müller knirschte mit den Zähnen. »Wir werden den Lumpen schon kurieren«, rief er. »Er soll nicht glauben, dass er beim Militär bleiben kann. Er muss zumindest Flecktyphus bekommen, und wenn er davon verrückt werden sollte.« Unterdessen erklärte der brave Soldat Schweig seinen Mithäftlingen, »Ich werde seiner Majestät dem Kaiser dienen bis zum letzten Atemzug. Wenn ich einmal Soldat bin, dann muss ich seiner Majestät dem Kaiser dienen. Und niemand darf mich aus der Armee jagen. Nicht einmal, wenn ein Herr General kommt und mir einen Tritt in den Hintern gibt und mich aus der Kaserne hinauswirft. Ich möchte zu ihm zurückkehren und möchte sagen, melde gehorsamst der General, dass ich seiner Majestät, dem Kaiser, dienen will bis zum letzten Atemzug und dass ich mich wieder bei meiner Kompanie melde. Und wenn Sie mich hier nicht haben wollen, gehe ich zur Marine, um wenigstens auf dem Meer seiner Majestät, dem Kaiser, zu dienen. Und wenn man mich auch dort nicht will und mir auch der Herr Admiral einen Tritt in den Hintern gibt, dann werde ich seiner Majestät, dem Kaiser, in der Luft dienen.« In der ganzen Kaserne herrschte jedoch die Überzeugung vor, dass es gelingen werde, den braven Soldaten Schweig aus der Armee zu entfernen. Am 3. Juni holte man ihn mit einer Tragbahre und brachte ihn ins Garnisonsspital, nachdem man ihn nach einem wütenden Widerstand mit Riemen an der Bahre festgebunden hatte. Überall, wo man ihn vorübertrug, ließ sich von der Tragbahre her ein patriotischer Ruf vernehmen. »Soldaten, helft mir, damit ich wieder seiner Majestät dem Kaiser dienen kann!« Man schaffte ihn auf die Abteilung für Schwerkranke und der Stabsarzt Janser erklärte nach einer flüchtigen Untersuchung, »Du hast eine vergrößerte Leber- und Herzverfettung, Schweig. Weit hast du's gebracht. Jetzt müssen wir dich aus dem Militärdienst entlassen. Melde gehorsamst«, ließ sich Schweig vernehmen, »ich bin gesund wie ein Fisch. Was möcht, melde gehorsamst, die Armee ohne mich anfangen?« Melde gehorsamst, ich will wieder zu meiner Kompanie und wer seiner Majestät dem Kaiser treu und ehrlich dienen, wie sich's für einen ordentlichen Soldaten ziemt und schickt. Man verschrieb ihm ein Klistier, und als es ihm der ukrainische Sanitäter Botschkowski gab, da erklärte der brave Soldat Schweig in dieser heiklen Situation mit Würde: »Bruder, schon mich nicht. Wenn ich mich vor den Italienern nicht gefürchtet hab, werde ich mich auch vor deinem Klistier nicht fürchten. Ein Soldat darf sich vor nix fürchten und muss weiter dienen. Das merkt dir.« Dann führte man ihn auf den Abort und dort bewachte ihn ein Soldat mit geladenem Gewehr. Dann legte man ihn wieder auf das Bett und der Wärter Botschkowski schritt um ihn herum und seufzte: »Tschakrev, hast du Eltern? Hab. Von hier wirst du kaum herauskommen, du Simulant.« Der brave Soldat Schweig gab ihm eine Ohrfeige. »Ich, ein Simulant? Ich bin vollkommen gesund und will seiner Majestät, dem Kaiser, dienen bis zum letzten Atemzug.« Man packte ihn in Eis. 3 Tage blieb er in Eiskompressen eingewickelt. Und als der Stabsarzt kam und ihm sagte: »Nun, Schweig, du wirst halt doch nach Hause gehen«, erklärte Schweig: »Melde gehorsamst, Herr Stabsarzt, ich bin weiter gesund und will auch weiter dienen.« Man packte ihn abermals in Eis und 2 Tage später sollte die Superarbitrierungskommission zusammentreten, um ihn für immer seiner militärischen Pflichten zu entheben. Einen Tag vor Zusammentritt der Kommission, als bereits sein Entlassungsschein ausgestellt war, desertierte jedoch der brave Soldat Schweig. Um seiner Majestät, dem Kaiser, weiter dienen zu können, musste er flüchten. 14 Tage lang fehlte von ihm jede Spur. Wie groß war aber die Überraschung aller, als nach diesen 14 Tagen der brave Soldat Schweig eines Nachts vor dem Kasernentor auftauchte und dem Wachtposten mit seinem aufrichtigen Lächeln in dem rundlichen, gutmütigen Gesicht meldete: »Melde gehorsamst, ich komme mich einsperren lassen, weil ich desertiert bin, damit ich seiner Majestät, dem Kaiser, bis zum letzten Atemzug weiter dienen kann.« Er erhielt ein 1/2 Jahr aufgebrummt. Und als er weiter dienen wollte, versetzte man ihn ins Arsenal, wo er lernen sollte, Torpedos mit Schießbaumwolle zu laden. Und es kam so, wie der hochwürdige Feldkurat prophezeit hatte: »Schweig, du Lump, wenn du unbedingt dienen willst, dann wirst du also im Arsenal dienen. Vielleicht wird dir dort die Lust vergehen.« So lernte also der brave Soldat Schweig im Arsenal mit Schießbaumwolle hantieren. Er lud sie in Torpedos. So ein Dienst ist kein Spaß, denn man ist immer mit einem Fuß in der Luft und mit dem anderen im Grab. Doch der brave Soldat Schweig fürchtete sich nicht. Er lebte zwischen Dynamit, Ekrasit und Schießbaumwolle zufrieden wie ein ehrbarer Soldat. Und aus der Baracke, wo er die Torpedos mit diesem furchtbaren Explosivstoff lud, drang sein Lied: »Stelle deine Posten auf die festen Brücken, Piemont, Piemont, wir werden doch hinüberrucken, pop, pop, hop. Ei, das war ein Schlachten bei Solferino dorten, Blut floss dort in Fülle, floss an allen Orten, hop, hop, hop, Blut bis an die Knie wie im Fleischerladen, weil sich die 18er dort geschlagen haben, hop, hop, hop.« Nach diesem schönen Lied, das den braven Soldaten Schweig in einen Löwen verwandelte, kamen andere ergreifende Lieder an die Reihe. Von Klößen, so groß wie ein Kopf. Der brave Soldat Schweig aß nämlich Klöße mit unbeschreiblicher Wollust. Und so lebte er zufrieden inmitten der Schießbaumwolle, einsam und allein in einer der Baracken des Arsenals. Eines Tages kam eine Inspektion, die von Baracke zu Baracke ging, um zu schauen, ob Ordnung sei. Als die Inspektionsoffiziere die Baracke betraten, in der der brave Soldat Schweig mit Schießbaumwolle hantieren lernte, da erkannten sie an den Rauchwolken, die aus einer Pfeife emporstiegen, dass der brave Soldat Schweig ein unerschrockener Krieger war. Als Schweig die Offiziere sah, stand er auf, nahm vorschriftsmäßig die Pfeife aus dem Mund, legte sie möglichst nahe neben sich, und zwar in ein offenes Stahlfass mit Schießbaumwolle. Dabei rief er salutierend: »Melde gehorsamst, nix Neues. Alles in Ordnung.« Es gibt Augenblicke im Menschenleben, wo Geistesgegenwart eine große Rolle spielt. Der klügste von der ganzen Gesellschaft war der Herr Oberst. Aus der Schießbaumwolle stiegen kleine Rauchkringel empor, und da sagte er: »Schweig, weiter rauchen!« Das war ein kluges Wort, denn es ist entschieden besser, wenn sich eine brennende Pfeife im Mund befindet, als in Schießbaumwolle. Schweig salutierte und erklärte, »Melde gehorsamst, ich werde rauchen.« Er war eben ein gehorsamer Soldat. »Und jetzt kommen Sie auf die Wachtstube, Schweig.« »Melde gehorsamst, das geht nicht, weil ich hierbleiben muss, laut Vorschrift bis 6 Uhr abends, bis man mich ablösen kommt. Nämlich bei der Schießbaumwolle muss immer jemand sein, damit kein Unglück geschieht.« Die Inspektion verschwand. Sie raste zur Wachtstube, wo die Herren den Auftrag gaben, Schweig durch eine Patrouille holen zu lassen. Die Patrouille ging ungern, aber doch. Als sie vor die Baracke kam, wo der brave Soldat Schweig mitten in der Schießbaumwolle mit der brennenden Pfeife saß, rief der Korporal, »Schweig, du Lumpenkerl, schmeiß die Pfeife durchs Fenster und komm heraus!« »Fällt mir nicht ein! Der Herr Oberst hat befohlen, ich soll weiter rauchen, also muss ich weiter rauchen, bis man mich in Stücke reißt.« »Komm heraus, du Rindvieh! Melde gehorsamst, ich komm nicht heraus. Es ist erst 4 Uhr und ihr dürft mich erst um 6 ablösen. Bis 6 muss ich bei der Schießbaumwolle bleiben, damit nicht ein Unglück passiert. Ich bin ja so vorsichtig.« »Das Tich«, sprach er nicht mehr aus. »Vielleicht habt ihr von der großen Explosion im Arsenal gelesen?« Eine Baracke nach der anderen flog in die Luft, bis innerhalb 3/4 Stunden das ganze Arsenal zerstört war. In der Baracke, wo der brave Soldat Schweig mit Schießbaumwolle hantieren lernte, fing es an. Und wie ein Grabhügel wölbte sich über diese Stätte ein Wirrwarr von Brettern, Latten, Eisenkonstruktionsteilen, die von allen Seiten geflogen kamen, um dem wackeren Soldaten Schweig, der sich vor der Schießbaumwolle nicht gefürchtet hatte, die letzte Ehre zu erweisen. 3 Tage arbeiteten die Pioniere auf der Trümmerstätte und legten Köpfe, Rümpfe, Arme und Beine zusammen, damit der liebe Gott beim jüngsten Gericht die Chargen leichter erkennen und sie dementsprechend belohnen könne. Es war ungeheuer schwierig. 3 Tage räumten sie Bretter, Eisenkonstruktionen von dem Grabhügel Schwegs ab, und in der 3. Nacht, als man in die Trümmerstätte eindrang, hörte man eine angenehme Stimme singen, »Hei, das war ein Schlachten bei Solferino dorten, Blut floss dort in Fülle, floss an allen Orten, hopp, hopp, hopp.« Bei Fackellicht grub man sich zu der Stimme durch, die sang »Blut bis an die Knie, wie im Fleischerladen, weil sich die 18er dort geschlagen haben, hopp, hopp, hopp.« Und im Schein der Fackeln gewahrten die Retter eine aus Eisenkonstruktionen und Brettern entstandene Grotte. Und in einem Winkel derselben den braven Soldaten Schweig, der die Pfeife beiseite legend, salutierte und sagte, »Melde gehorsamst, nix Neues, alles in Ordnung.« Man führte ihn hinaus aus dieser Trümmerstätte, und als sich der brave Soldat Schweig vor dem diensthabenden Offizier befand, erklärte er zum 2. Mal, »Melde gehorsamst, alles in Ordnung. Bitte um Ablösung, denn 6 Uhr ist schon vorbei. Und bitte um Minagegeld für die Zeit, wo ich begraben war.« Der tapfere Schweig war der einzige vom ganzen Arsenal, der diese Katastrophe überlebt hatte. Ihm zu Ehren wurde abends in der Stadt von den militärischen Kreisen eine kleine Feier im Offizierscasino veranstaltet. Von Offizieren umringt, trank der brave Soldat Schweig wie ein Bürstenbinder, und sein gutes, rundes Antlitz leuchtete vor Freude. Am nächsten Tag erhielt er Minagegeld für 3 Tage, so wie im Krieg. Und 3 Wochen darauf wurde er zum Korporal befördert und bekam die große Kriegsmedaille. Als er mit ihr und den Sternchen geschmückt seine Kaserne in Trient betrat, begegnete er Leutnant Knobloch. Der erzitterte, als er das gefürchtete, gutmütige Antlitz des braven Soldaten Schweig erblickte. »Du hast was Schönes angestellt, du Lump«, sagte er ihm. Lächelnd entgegnete hierauf der brave Soldat Schweig, »Melde gehorsamst, ich habe mit Schießbaumwolle hantieren gelernt.« Und in so gehobener Stimmung betrat er den Hof, um seine Kompanie aufzusuchen. An jenem Tag verlas der diensthabende Offizier der Mannschaft einen Erlass des Kriegsministeriums über die Schaffung einer Fliegerabteilung in der Armee mit der Aufforderung, Freiwillige mögen sich melden. Da trat der wackere Soldat Schweig vor, meldete sich bei dem diensthabenden Offizier und sprach, »Bitte gehorsamst, dass ich schon in der Luft war und dass ich mich darin auskenne und auch in der Luft seiner Majestät dem Kaiser dienen will.« So wanderte der brave Soldat 1 Woche später zur Fliegerabteilung, wo er sich der Situation nicht minder gewachsen zeigte als im Arsenal. Österreich besaß vor dem Kriege 3 lenkbare Luftschiffe, 18 unlenkbare Luftschiffe und 5 Flugzeuge. Das war Österreichs Luftmacht. Der brave Soldat Schweig wurde zur Nutz und Ehr dieser neuen Abteilung zur Fliegerabteilung versetzt. Anfangs zog er auf dem Militärflugfeld die Flugzeuge aus dem Hangar und putzte die Metallbestandteile mit Terpentin und Wiener Kalk. Er diente also bei den Flugzeugen von der Pike auf. Und so wie er dem hochwürdigen Feldkuraten in Trient fürsorglich die Pferde geputzt hatte, so arbeitete er hier mit Liebe und Lust an den Flugzeugen, bürstete die Tragflächen, als striegele er Pferde, und führte als Korporal die Wachtposten zu den einzelnen Hangars und belehrte sie: Fliegen muss man, drum erschießt einen jeden, der ein Flugzeug stellen will. Etwa 14 Tage nach Antritt seines Dienstes sollte er fliegen. Das ist wohl ein recht gefährliches Avancement. Er galt als Ballast und flog mit den Offizieren. Aber der brave Soldat Schweig fürchtete sich nicht. Mit einem Lächeln flog er in die Lüfte, blickte ehrerbietig und achtungsvoll auf den Offizier, der das Flugzeug lenkte, und salutierte, wenn er unter sich eine höhere Charge über den Flugplatz schreiten sah. Und wenn sie abstürzten und das Flugzeug in Stücke ging, kroch immer der brave Soldat Schweig als Erster aus den Trümmern, half seinem Offizier auf die Beine und meldete: Melde gehorsamst, dass wir abgestürzt, aber am Leben und gesund geblieben sind. Er war ein angenehmer Gesellschafter. Eines Tages flog er mit Leutnant Herzig, und als sie sich 862 Meter hoch befanden, versagte der Motor. Melde gehorsamst, dass uns das Benzin ausgegangen ist, ließ sich hinter dem Offizier die angenehme Stimme Schwegs vernehmen. Ich hab meldegehorsamst vergessen, den Behälter nachzufüllen. Und kurz danach rief er: meldegehorsamst, dass wir in die Donau fallen. Und als ihre Köpfe ein paar Augenblicke später aus den erregten, grünlichen Wogen der Donau auftauchten, sagte der brave Soldat Schweg, während er hinter dem Offizier ans Ufer schwamm: meldegehorsamst, wir haben heute den Hähnrekord geschlagen. Es war vor dem großen militärischen Flugfest auf dem Flugplatz Wiener Neustadt. Sie kontrollierten die Flugzeuge, überprüften die Motoren und trafen die letzten Vorbereitungen zum Abflug. Leutnant Herzig wollte mit Schweig auf einem Wright-Doppeldecker mit Morrison-Motor starten, mit dessen Hilfe man ohne Anlauf vom Boden auffliegen kann. Militärattachés fremder Mächte waren zugegen. Für Herzigs Flugzeug interessierte sich lebhaft der rumänische Major Gregorescu, der sich hineinsetzte und die Hebel und Steuer untersuchte. Der brave Soldat Schweig ließ auf Befehl des Leutnants den Motor an. Der Propeller begann sich zu drehen. Schweig, neben dem neugierigen Major sitzend, brachte mit großem Interesse das Drahtseil in Ordnung, an dem das rückwärtige Höhensteuer befestigt war, und ging so eifrig ans Werk, dass er dem Major die Kappe vom Kopf schlug. Leutnant Herzig geriet in Wut. »Schweig Sie, Mordstrottel, fliegen Sie zu allen Teufeln!« »Zu Befehl, Herr Leutnant«, rief Schweig. Er griff das Höhensteuer und die Hebel der Morrison-Maschine, und das Flugzeug löste sich unter weithin hörbaren Explosionen des vortrefflichen Motors vom Erdboden. Schon sausten sie in 20, 100, 200, 300, 450 Meter Höhe in der Richtung nach Südwesten den Weißen Alpen zu, mit einer Geschwindigkeit von 150 Kilometern in der Stunde. Der bedauernswerte rumänische Major kam über irgendeinem Gletscher zu sich, den sie in solcher Höhe überflogen, dass der Major klar die Naturschönheiten wie Eisfelder und Schluchten unter sich unterscheiden konnte, die streng und drohend auf ihn wirkten. Was ist geschehen?« fragte er stotternd vor Furcht. »Wir fliegen laut Befehl, melde gehorsamst«, meldete ehrerbietig der brave Soldat Schweig. »Der Herr Leutnant hat befohlen, fliegen Sie zu allen Teufeln. Also fliegen wir zu Ihnen, melde gehorsamst.« »Und wo werden wir landen?« fragte der neugierige rumänische Major Gregorescu zähneklappernd. »Melde gehorsamst, dass ich nicht weiß, wo wir abstürzen werden. Ich fliege laut Befehl, aber ich kann's nur hinauf. Herunter kann ich's nicht. Wir haben's nie gebraucht, wenn wir mit dem Herrn Leutnant geflogen sind. Immer wenn wir oben waren, sind wir von selbst abgestürzt.« Der Höhenmesser zeigte auf 1860 Meter. Der Major hielt sich krampfhaft an der Stange fest und schrie auf Rumänisch: »Gott, Gott!« und der brave Soldat Schweig, geschickt das Steuer handhabend, sang über den Alpen, über die sie gerade flogen: Den Ring, den du mir gegeben, trag ich nimmermehr. Verdammt nochmal, warum denn nicht? Bis ich zu meinem Regiment komm, lade ich ihn ins Gewehr. Der Major betete laut auf Rumänisch und fluchte fürchterlich, während in der reinen Luft weiterhin die helle Stimme des braven Soldaten Schweig ertönte: Das Tuch, das du mir gegeben, trag ich nimmermehr. Verdammt noch einmal, warum denn nicht? Bis ich zu meinem Regiment komm, putze ich damit das Gewehr. Verdammt noch einmal, warum denn nicht? Unter ihnen zuckten Blitze, wütete ein Gewitter. Mit herausgewälzten Augen blickte der Major vor sich hin und fragte mit pfeifender Stimme: Wann wird das enden? Einmal schon, erwiderte lächelnd der brave Soldat Schweig. Wenigstens sind wir mit dem Herrn Leutnant immer irgendwo abgestürzt. Sie waren bereits über der Schweiz und flogen gegen Süden. Nur Geduld bitte, gehorsamst, meinte der brave Soldat Schweig. Bis das Benzin ausgeht, müssen wir herunterfallen. Wo sind wir denn? Über irgendeinem Wasser, melde gehorsamst. Sehr viel Wasser ist zu sehen. Wir werden wahrscheinlich ins Meer fallen. Major Gregorescu fiel in Ohnmacht. Sein dicker Bauch keilte sich zwischen die Stangen, so dass er fest in dem Metallgestänge hängen blieb. Und über dem Mittelmeer sang der brave Soldat Schweig vor sich hin: Wer ein Mann sein will von Größe, der muss gern essen Klösse. 1, 2, im Krieg schlägt man ihn dann nicht tot. 1, 2, weil er gern gegessen Klösse, gute militärische Klösse, von des Mannes Kopfes Größe. 1, 2. Und der brave Soldat Schweig fuhr über der unendlichen Wasserfläche 1000 Meter hoch zu singen fort: General Grenneville zieht hinaus durch das Tor ins Schlachtgebraus. Die Seeluft weckte den Major aus seiner Ohnmacht. Er schaute in die entsetzliche Tiefe, und als er das Meer erblickte, rief er: Gott, Gott! Und fiel abermals in Ohnmacht. Sie flogen die ganze Nacht hindurch, flogen unaufhörlich. Plötzlich rüttelte Schweig den Major und sagte gutmütig: Melde gehorsamst, dass wir abstürzen, aber bis langsam. Im Gleitflug senkte sich das Flugzeug, dem das Benzin ausgegangen war, in einen Palmenhain bei Tripolis in Afrika zu Boden. Und der brave Soldat Schweig half dem Major aus dem Flugzeug, salutierte und sagte: Melde gehorsamst, alles in Ordnung. Der brave Soldat Schweig hatte mit diesem Flug, der über die Alpen, Südeuropa, das Mittelmeer nach Afrika gegangen war, einen Weltrekord aufgestellt. Als der Major um sich Palmen sah, versetzte er Schweig 2 Ohrfeigen, die dieser lächelnd hinnahm, denn er hatte nur seine Pflicht erfüllt, als ihm Leutnant Herzig gesagt hatte: Fliegen Sie zu allen Teufeln. Was weiter geschah, darüber lässt sich schwer sprechen, da dies unserem Kriegsministerium vielleicht recht unangenehm wäre. Es wird zweifellos in Abrede stellen, dass ein österreichisches Flugzeug in Tripolis abgestürzt ist, denn das würde eine große internationale Spannung hervorrufen.